Jahren, voller Stolz und voller Glut. Es war das Volk unserer Ahnen, das schon Cäsars Reich zerschlug. Doch was ist daraus geworden? Was ist geblieben von diesem Ruhm? Nationenlos sind die Werte dieser Zeit.